mit Vorstand, mit Stellvertreter und Schriftführer und einem Gründungsprotokoll. Das gibt es alles. Allerdings seit Dezember letzten Jahres ruht dieser Verein mehr oder weniger. Aber er nennt sich Interessengemeinschaft, Recht und Geschichte. Und so, darf ich noch was dazu sagen? Ergänze. Wenn wir quasi Mitglieder sind und sich da eingetragen haben, dann können wir der Verein zusammentritt, ist derjenige, der kommt an diesem Tag automatisch Mitglied und wenn er wieder geht, löst sich das. Also seid ihr in einer Vereinsgeschichte, weil wir brauchen den nicht draufkommen, weil die werden mit Global Common Law Court nichts am Hut haben, die werden uns eher da Probleme machen. Also das sind vereinsmäßig unterwegs. Wie heißt der Verein? IGRG. Interessengemeinschaft für Recht und Geschichte. IGRG. Und jeder, der nicht Mitglied ist, ist ab heute, in dem Moment, wenn man den Saal betritt, ein temporäres Mitglied. Und bis heute Abend, wenn man den Saal verlässt, ist die Mitgliedschaft. Ja. Ist denn dann NEV oder EV? Kein EV. Kein EV. Also, Das sieht mir aus wie AfD-Wähler. Ich habe die Frage, ob wir AfD-Wähler aussehen. Ich möchte jetzt genau wissen, wie das Teil heißt, damit ich auch die richtige Antwort finde. IGRG, Interessengemeinschaft für Recht und Geschichte. Da kann man alles drinnen unterbringen. Und das, der hat das schlecht, ja. Ich bin heute Vorträger. Hat man eben, glaube ich, kommen lassen, zum Vortrag eingeladen, weil es ja um Recht und Geschichte geht. So einfach ist es. Meine dann immer externe Leute einladen, um irgendwelche Vorträge zu machen. Na, so wird es besser. Es wird auch nichts passieren, es wird auch niemand kommen. Das sind nur ein paar Affen da vorne am Stammtisch, die quasi uns. Als AfD, ich bin beim Raubhaube. Da könnte man ja mal fragen davon, ja. Ne, was ja, wir wollen keinen Knatsch haben, wir wollen wieder herkommen. Genau. Und ich habe jetzt auch noch schön was, ich lasse eine Liste rumgehen. Hakt bitte ab, wenn wer da ist, bitte abhaken, wer noch nicht, wer nicht draufsteht, draufschreiben. Und in das hintere Feld bitte die ersten zwei Zahlen von der Postleitzahl. Weil da geht es um die Vernetzung. Endlich. Ja, dass man, wenn die Leute aus einem ähnlichen Bereich sind, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Menschen nicht miteinander reden können. Die hocken am gleichen Tisch und stellen nachher fest, ups, ich kenne keinen, der aus unserer Ecke ist. Von dem dran ist auch noch komplett. Ja. Deswegen lasse ich die Liste jetzt rumgehen. Und die Essensliste bitte, wer wo essen will, bitte ausfüllen, dass der Wirt die Vorbereitungen treffen kann. Nicht, dass hinterher einer nichts hat. Danke. Guck, schneid damit. Was du kriegst, schon ist. Du wolltest noch was gemacht werden? Müssen wir Licht da machen? Doch, das ist die letzte. So, was? Also, wir eröffnen unsere heutige Schulung, Versammlung, egal wie wir es nennen. Ich danke euch alle recht herzlich für euer Erscheinen. Es ist heute ein ganz, ganz wichtiger Tag, weil ab heute werden sich die Grundlage für die draußen außerhalb des Raumes erheblich ändern. Und für uns natürlich auch. Und deswegen sind wir in einer so großen Gruppe zusammengekommen, damit wir nämlich den Startschuss tatsächlich machen können. Dazu wird es noch einige interessante Neuigkeiten geben, wie quasi zu handeln ist in verschiedenen Situationen. Musterbriefe und andere Dinge könnt ihr alle dann vom Ingo dann einholen, abholen, anfordern bei ihm, alles was ihr braucht, fordert ihr bei ihm an und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Aufmerksamkeit vor allen Dingen. So auch von mir einen schönen guten Tag. Freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ein paar sind noch auf der Strecke. Die haben mich dann angerufen, werden auch irgendwann in nächster Zeit einschlagen. Wir haben ein gestrafftes Programm. Zielsetzung ist, dass wir bis 17 Uhr durch sind. Wir werden uns über einige Geschichten unterhalten, weil auch neue Menschen dabei sind, die zum Beispiel beim Global Common Law noch nicht dabei sind. Wir werden uns über das G-Party Register unterhalten. Das ist also das Register, wo die lieben Schwarzkittel, Blaukittel, Banker etc. pp. Das ist auch so, dass uns dauernd Pizza eingetragen wird. Und es kann dann vollstreckt werden. Das Ding haben wir auch scharf geschaltet. Dazu muss man eins sagen. Martin ist Richter des GCLC. Er wurde dazu gewählt. Ja, also es gibt jetzt einen zweiten Richter hier in Deutschland, außer Peter. Das ist mal das, was wir dazu sagen können im Vorfeld. Was wir machen werden, ist ein Spendenkonto einrichten, aus einem ganz einfachen Grund. Die Arbeit, die auf uns zukommt, die ist dermaßen groß, dass wir es so nicht mehr alleine stemmen können. Weil da geht Toner, Farbkosten, was weiß ich, wir sind unterwegs mit genug. Ja. Wir werden nachher zur Diskussion stellen, so eine Art freiwilligen Mitgliedsbeitrag für die Nichtverdiener, also sprich Hartz IV oder ähnliches, wird es sich im Bereich von 5 Euro bewegen. Für die Arbeitnehmer, sage ich, schmeiße ich mal in Form 10 Euro, je nachdem nach Leistungsfähigkeit. Es ist keine Pflicht, sondern es geht einfach darum, wir brauchen irgendwo einen Background, um auch Leuten zu helfen, wenn die mal schnell eingekastelt werden, dann muss auf die Stelle mal Geld greifbar sein und wir können nicht immer zu den gleichen Leuten hingehen, das geht nicht. Das ist eine Sache der Gruppe und dass die Gruppen funktionieren, das haben wir gemerkt, wo Martins Getriebe verreckt ist, da hat er super mitgezogen. Da sind bestimmt einige dabei, die da was dazu clever hin. Ja. Und so muss es funktionieren, das können wir dann jedes Mal, wenn es schnell sein muss, einen Spendenaufruf machen, weil bis dahin ist derjenige in dem komischen Loch verfault. Das funktioniert nicht. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt Reserven aufbauen in Bezug auf das, was jetzt gemacht wird. Wir werden diesen Monat noch eine Sitzung in der Schweiz haben. Da wird dann werden Nägel mit Köpfe gemacht in Bezug auf das Register. Es fehlen noch 2, 3 Schreiben. Und dann wird an jemand genagelt. Schuldner, die eingetragen sind, werden, solange es die Schufa noch gibt, in die Schufa eingetragen. Das heißt, der Herr Schwarzkittel, der Scheiße gebaut hat und entsprechend was an der Backe hat, wird wahrscheinlich von seiner Bank einen netten Anruf kriegen. Ich glaube, mit Ihrer Finanzierung funktioniert irgendwas nicht oder Ihre Platin-Kreditkarte, die geht jetzt nicht mehr. Dann haben wir diese Woche einen leichten Stressfall gehabt. Teilweise hat er es über WhatsApp mitgekriegt. Der Markus ist ein bisschen belagert worden. Das war zwar nicht wegen ihm, aber bei ihm ums Haus haben sich so komische blaue Menschen eingefunden, wegen irgendeinem Fall. Und da ist was passiert, was ich super finde. Einer unserer Mitstreiter, der Fabian, ist extra ein Unterfahrer an der Bodensee und hat Gesicht gezeigt. Er ist ein Unterfahrer. Um Markus zu unterstützen, weil der Markus hockt alleine in der Pampa. Und genau das ist das, was die Gemeinschaft ausmacht. Ja. Weil jeder von uns ist irgendwo alleine unterwegs. Es geht einfach darum, wenn man keinen direkten Ansprechpartner hat, Hilfe über WhatsApp raus. Ja? Wollte ich mal? Ja. Ich wollte mal was vorschlagen. Die App, die nennt sich Cello. Die wir ja auch die genaue Hilfe. Die Rasen. Ja, das eigene Gruppe auch. Das nehmen wir jetzt auf. Ja. Weil wir müssen wirklich beweglicher sein. Auch für die Mitarbeiter. Es gibt auch die Konzept, weil WhatsApp noch gemacht. Ja, das ist das Telegramm. Ich WhatsApp ist jetzt zum Beispiel, ich habe über Telegramm rum. Ich habe nur Telegramm, ich möchte das vielleicht wieder auf den Laden. Also das auf jeden Fall hat es funktioniert und darauf kommt es an. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, die Liste, lasse ich jetzt gerade rumlaufen, hake ab eure Namen ab, wenn ihr nicht draufsteht, tragt euch dazu ein und nehmt eure Postleitzahl dazu. Ja, das dient dazu, dass man nachher untereinander die Verknüpfung erstellen kann, weil ich kann keine Komplettlisten rausgeben, das ist nicht möglich. Ja. Sondern da werden dann entsprechend die Leute zugeordnet, die in dem entsprechenden Gebiet sind. Ja, bloß, dass du mal Bescheid bist. Ja, bei diesem Einsatz, wo am Freitag war, mein Gegner im Nebenhaus war, die waren kein Meter in diesem Haus drin, ja. Wie es in der Zeitung geschrieben wurde. Ja, aber Markus, sonst ruft tausendmal an und du hast nichts gemacht, du hast dich nicht gemeldet und nichts. Weißt du, das regt mich dann auf. Sonst ruft tausendmal an, keine Diskussion jetzt, dazu haben wir heute kurz Zeit. Ich hab mit Markus gesprochen, ja. Der weiß ja Bescheid. Ich bin da, das Ding mit Masere, ich habe beruhigt, solange es nicht bei dir geht, passiert nichts. Es war schon bekannt, es wäre aber von der Ding für mich von der Ober unmöglich. Es muss ja für uns eine Stunde schwer und dann bin einer dann nicht Zeit. Es muss keine Urlaub nehmen und keine Zeit geben. Konstant. Aber es war eine super, super Sache. Also ich möchte nochmal bedanken bei Fabian und bei der Gemeinschaft auch, wo auch gleich reagiert haben. Und das ist quasi der Ansatzpunkt, warum dass man diese Spendekasse braucht. Weil auch der Mensch, der sich da dazu bereit erklärt und etwas in sein privates Geld investiert, er sollte auch irgendwann mal wieder dafür entschädigt werden. Dann muss Gelder dafür da sein, weil wir haben ein paar Menschen unter uns, die enorm an der Front stehen, Dinge machen und eben ständig in die Gefahr laufen, durch Bußgelder oder andere Dinge in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen, weil wir machen das ja für euch alle, weil wir was bewegen wollen. Und wir können dann nicht quasi, na, das, 8 Leute sind wir, na, die wohl Ding waren, 8x 300 Euro Bußgeld aufgebrummt. Der eine kann es bezahlen, der andere hat Schwierigkeiten, deswegen muss er da drüber sein. Wir werden das so lange abwehren wie möglich, mit allen Mitteln. Aber wenn es zum Fall kommt, muss finanzielle Möglichkeit da sein, um das anzuwenden. Dafür ist diese Kasse da, die gemacht wird. Also ich sage, ich war Schichtverhandlung und ich jetzt schon den jemand wirklich macht, wenn ich von dem Regierungsbeurteil aus dort nicht mitfahren könnte, wenn irgendjemand nicht. Ich darf da nochmal quasi kurz dazu sagen, was der Grund der Gerichtsverhandlung ist, damit ihr da Bescheid wisst. Zum Thema Spende aufholen, zu einem besonderen Anlass, Inhaftierung. Dann wäre meine Idee und mein Vorschlag der, solche Aktionen kommen dann nicht von jetzt auf nachher. Die kündigen sich ja an. Wenn also jemand eine Spendeaufruf braucht, für die Inhaftierung und die abzuwenden, wenn er nicht mindestens vorher 4 Wochen kommuniziert hat. Darum geht es gar nicht. Darum geht es auch. Nein, darum geht es nicht. Sondern ihr müsst mal ganz einfach von der Logik her mal sehen, was an Kosten und Aufwand hinter dieser ganzen Angelegenheit steckt. So, es ist nicht nur, dass man einlädt, es entstehen Kosten oder Dinge, die quasi von der privaten Tasche in der Regel finanziert werden müssen. So, die sind aber im Interesse von allen. Wir sind im Interesse von allen. So, wenn das Interesse von allen ist, dass jeder dann die gleiche Mitteilung, die gleiche Infos kriegt, dann muss da, sollte dann auch ein Ausgleich irgendwie stattfinden. Und egal, wie viel das drin ist, wenn einer Not ist und wird gebraucht, dann wird es da rausgenommen. Wenn er wieder die Möglichkeit hat, wenn er die Möglichkeit hat, dann eben wieder was reinzutun. Wir haben Fälle, wo finanzielle Nöte entstehen, aufgrund dessen, weil das System, die ist so dermaßen drangsaliert, dass sie gar kein Einkommen mehr haben. Die werden von wenigen momentan finanziert. Das Geld kommt wieder rein, wenn sobald das Ding gelöst ist. Aber wenn man es nicht hat, kann man es nicht tun. Das ist ganz einfach. Und es ist leichter für jeden, 5 Euro im Monat herzugeben. Freiwillig, es muss keiner. Oder 10. So dass ich hier was ansammle, dass man sich da helfen kann. Das ist der Grund dieser Spendenkasse. Die soll nicht quasi für Luxus oder für irgendwas genommen werden, sondern ist für uns alle eben da, im Notfall reagieren zu können. Alles muss vorbereitet werden, Druckerpapier etc. Es muss ja alles finanziert werden. Als Beispiel sage ich nur, mein Fahrzeug fährt nur im Interesse von euch. Würde ich das nicht tun, dann würde ich alle 2 Monate tanken, damit ihr nur das Verhältnis dazu kennt, was denn tatsächlich an Privatfahrten normalerweise sind. Ich komme teilweise in der Woche mit 2 Tankfüllungen daher. Die sind nicht für mich, für meine private Angelegenheit. So, das ist bisher durch freiwillige Zugabe von wenigen gemacht worden. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt sind wir größer, sind wir mehr. Also wir rufen ganz einfach zu auf. Es ist kein Muss, es ist freiwillig. So, das ist der Grund dieser freiwilligen Kasse. Das tut aber nichts, was wir sonst immer machen. Für die normale Veranstaltung wird nach wie vor der Teller rumgehen, um quasi diese Veranstaltung und die Kosten dieser Veranstaltung einigermaßen zu finanzieren. Da kann jeder das reintun, was er will, weil er Kosten auch in diesem Punkt entstehen, die quasi nur wenigen, 2 Menschen eigentlich immer da drin sind, ist Ingo und ich, die dann einen erheblichen Kostenfaktor eben haben, das dann eben diese Veranstaltung rein. Und das ist nicht für irgendwelchen Luxus. Also es ist ein Vorschlag. Ich stelle das auch wie im demokratischen Ding zur Abstimmung stellen, ob das quasi im Interesse von euch ist, sowas zu tun. Wer ist für so eine Kasse, wer nicht? So, und es geht nicht darum, dass ich was reintun muss, andere haben, das muss man wissen, der, wo eben weniger hat und das nicht hat, hat andere Möglichkeiten, quasi einen Ausgleich zu machen. Da gibt es viele, die den Ausgleich machen, weil sie eben Informationen, Suche, Sammler, Schreiber machen, die gleichen diese Warnradweise aus, weil was die Gruppe da eben nicht sieht, so wie der Michael, der quasi mich 3 am Tag anruft und sagt, so, was Kunde. Ja, so, er nimmt mir Zeit ab, dass ich nicht selber suchen muss. Er ist auch nicht einer, der jetzt nicht 5 Euro hat. Ingrid ist die gleiche, die ruft mich an, komm, was Kunde, schau nach, hast du schon. Ist das wichtig für uns? Bei der Ingrid ist es immer so, die hat eben nicht die Möglichkeit, quasi da immer wieder regelmäßig was einzutun. Die hat nur ein paar Euro im Monat, weil sie quasi im System transaliert wird. Aber sie bringt eine andere Leistung, deswegen freiwillig. Und es wird auch der eine oder andere unter euch sein, der wo anstatt 10 Euro, weil er ein gutes Herz hat, eben 20 oder 30 rein tun und dann gleicht es quasi in der Gruppe wieder aus, dass man mal so einen schönen Durchschnitt haben. Darum geht's. So, nochmal die Abstimmung für alle. Keine Hemmungen. Jeder wird zu seinem gerechten Ziel kommen. Ich will nur wissen, wie die Anerkennung ist. Weil ich will dann nicht hinterher, der entscheidet da irgendwas und wir wollen es nicht. Also jetzt nochmal Hände hoch, wer für sowas ist. Okay, die Mehrheit ist dafür. Hat jemand noch Kritikpunkt an sowas auszusetzen oder irgendwelche Vorschläge zu machen, wie man es besser machen kann? Dann jetzt los damit. Warum machen wir nicht einen Verein? Nein, wir wollen keinen Verein. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, die wie sie früher funktioniert hat. Der eine kann eben Schreiner und hilft den anderen. Wenn der andere dann eben ein besserer Briefeschreiber ist, dann hilft er dem Schreiner oder dem anderen eben mit seinen Briefen. So hat man sich austauscht. Darum geht es. Vereine Wir sind in einem Wirtschaftsgebiet, wo aus Vereinen und Stiftungen besteht, und wir sehen, was für Scheiß das daraus wurde. Deswegen sind wir hier zusammen. Wir brauchen nicht noch mal so ein Konstrukt. Wir brauchen unser Herz, freiwillig mal was für einen anderen zu tun, was die Deutschen sind eben so, quasi ein Aufruf wird zu spenden, dann wollen sie Brot für die Welt und was die Deutschen alles spenden und wissen gar nicht, wo das Geld hinkommt. Wir haben vor, quasi das Konto laufen zu lassen in Malta. Grund ist ganz einfach, weil wir nicht weder ein Verein sind oder irgendeine andere Institution. Ist es hier immer blöd, auf einer deutschen Bank quasi ein Konto einzurichten, da irgendwo das unter Spende laufen zu lassen. Da hängt das Finanzamt da, da will irgendeiner was, da kann der Schwierigkeiten kriegen, da sperrt uns das Konto, also ab nach Malta. Das wird online aufgemacht, das haben wir, ich weiß nicht, wer hat das damals, hat mir das einer zugetragen, hat einer ein Konto gemacht, ruckzuck, das kann man sagen, wo ist er? Der kommt später, der hat das gemacht, weil man seine Kontos nicht gemacht hat, hat sein Konto in Malta aufgemacht und in Malta, was ist da so schön dran in Malta, die haben noch wirklich einen Staat, wo quasi noch ein Gericht ist, wo der Richter vorne ein Schildsteher hat, dass er Max Mustermann heißt, und noch unterschreibt mit Vor- und Zunahme, und da kommt so ein Pamphlet, wie ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, da putzt sich der maximal der Arsch damit, wenn überhaupt. So, da kommt keiner ran, auch wenn es EU ist. So, und da wird es drüber geben, damit da keiner uns die Finger nicht langt. Die Verwaltung wird Kurt, wo bist der ist auf der Welt. Da ist er, der Kopf. Die Verwaltung wird den Kopf machen. Dann wird er dann. Martin, läuft das dann auf IGRG? Nein, das läuft quasi ganz auf eine normale. Es macht einfach das Konto auf. Mhm. Auf diesen Namen läuft es. Und da kommt es rein. Die Kontoauszüge können von jedem eingesehen werden. Die Verwendung kann auch von jedem eingesehen werden. Und dann ist das eine Vertrauensgeschichte. Ich gehe nicht davon aus, dass der Kurt mit seinen 70 Jahre und plus 60 Jahre macht jetzt eine Weltreise, davon kann ich dann nicht vom Acker machen. Also, Wolfgang kommt nicht befürchten, weil der hat das Ziel, auf den Mond zu kommen. Ja. So, also, ihr seht, von der Seite her ist es eine Vertrauenssache. Wenn wir uns nicht mehr vertrauen, können wir die Geschichte gleich aufhören. Es geht um diesen Herrn, der hier filmt dann, oder? Ja. Okay. Was ist, wenn mit ihm was passiert? Naja, wir sorgen dafür, dass quasi... Es ist ein Online-Konto. Es ist ein Online-Konto. Dann geht ja der normale gesetzliche Erbweg, oder? Ja, das schließen wir dann aus. Nee, Martin, ich weiß schon, was... Welche Solidargemeinschaft betrifft es? Das trifft den IGRG oder GCLC, wer wo ist Mitglied, wer ist da drin? Drin ist da jeder, der was geben will. Ob man das jetzt als GCLC-Stammtisch nenne oder wie, ist egal. Jeder, der wo sich berufen fühlt, quasi anderen zu helfen, weil er ein paar Euro übrig hat, um die notgeratenen Menschen quasi zu unterstützen, der ist da willkommen. So, auch als Mitglied beim GCLC ist aber woanders. Allein das Interesse daran ist eben das, worauf es ankommt. Momentan können wir sie nur über unsere Gruppe ansprechen, weil wir keine offizielle Spende machen können. Wir wollen auch keinen Verein dazu machen. Wir wollen es aus uns heraus finanzieren. Und 5 oder 10 Euro, wenn wir quasi wissen, ja, sind 80 Leute, 70 Leute, wo da regelmäßig was reintue. Dann kann man da schon was bewegen. Größere Probleme wird man dann gucken, dass man irgendwelche finanzkräftigen Menschen dann anpumpen, die man dann quasi über dieses Konto das Geld wieder zurückzahlen können. Ja, es ist der Gedanke vor dahinter. Das ist mir eben und vielen eben gewesen, weil wir haben einige, die wohl erhebliche Probleme haben, wo viel Ungemacht droht in nächster Zeit, weil wir davor gestanden sind, so wie Petra und ich, ne, und noch ein paar andere Mitstreiter, aber da kommen wir nachher noch drauf. So, um welche Themen geht es dann heute noch? Es gibt noch ein kleines Thema Verhaltenshinweise, weil das auch von verschiedenen herankommen ist, also okay, ein paar Worte werde ich darüber verlieren. Dann geht es um das GCLC-Bekenntnis, wer es noch nicht hat, wird heute gemacht. Da geht es um die Lebenderklärung, das er nicht hat. Da geht es um den Willen des Mannes und Weibes, da geht es dann um die Personifikation und dann davon rauszukommen. Die Verschwiegenheit hat auch besser rauszudrucken. Ich hoffe, dass ihr alle verschwiegen seid und quasi nicht. Und das gilt immer. Der, was Bekenntnis zum GCLC oder zum Global Public Offered Rapid and Debitor Register eintritt, weiß, dass er die Unterlage für sich hat. Er darf es auch an Dritte kommunizieren, aber nicht weitergeben, dass sie damit Unfug treiben. Weil wer nicht aufgeklärt ist und bringt falsche Schreiben aus, der schädigt nicht nur sich, sondern schädigt alles. Weil es umso schwieriger ist, das Ding wieder außen der Gülle rauszuholen. Also der, wo Mitglied ist, Mitglied ist blöd, der, wo das anerkannt hat, kann kommunizieren und werben, so viel er will, kann auch andere reinschauen, dass aber keine Aushändigung irgendwelcher Unterlagen so dann kriegst du mal drauf ab. Untersagt, schlichtweg untersagt. Da gibt es dann die gelbe Karte, dann gibt es eine gelb-rote Karte und dann gibt es 14 Tage Ausschluss von jeder Veranstaltung, Information, rausschmeißen wird man niemand. Außer sind grob fahrlässige Dinge geschehen, wo wirklich ein Schade oder Verlust entstanden ist, doch das falsche Handeln, dann muss das geklärt werden. Aber bisher ist es selber noch nicht gewesen und ich erwarte auch nicht, dass es kommt. So, Verhaltensweisen, Hinweise. Wie haben wir uns zu verhalten gegenüber der Umwelt draußen, gegen unsere Familienmitglieder und so weiter und so fort? Weil das sind immer, ich nenne es zwei Welten. Wir sind in der einen Welt, dann haben wir noch eine private Welt, wo es erhebliche Probleme gibt. Und da sind eben verschiedene Dinge, muss jedem bewusst sein, es gibt kein Verhalten hier, nach dem Global Common Record und dem anderen Register der Satzung, und ich gehe zu Türen aus und haue meiner Frau oder meinem Mann links und rechts um die Backe rum. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Also wir leben nicht in zwei Welten, sondern wir haben uns bekannt zu einer anderen Ordnung, die aufzustellen, weil das Alte kennen wir genug. Also muss man auch lernen, was ist sein Verhalten, das, was man hier an den Tag legt. Ja? Ja, zu dem Thema möchte ich auch ein bisschen was sagen. Und zwar weiß ich das aus der Berliner Gruppe. Ja, ich weiß das aus der Berliner Gruppe. Da ist ein Mitstreiter an die Tankstelle gefahren, hat 20 Euro nicht bezahlt. Ich will jetzt mit dem Abi drauf reagieren. Und da haben wir ganz klipp und klar gesagt, das ist unehrenhaft, er hat einen anderen geschädigt, normal müsste er aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ja, so geht es nicht. Wenn eine Bank drangsaliert, wenn einer einen Richter drangsaliert, ohne Berechtigung, alles gut. Aber wenn man selber hergeht und andere Leute schädigt, sprich ein Beamter seine Rechnung nicht bezahlt oder sowas, ja, daraufhin dann irgendwie Stress mit den Richtern kriegt. Dann soll man den Stress mit den Richtern ausdrücken. Von mir aus kann der gar nicht nachspielen. Ja? Das hat mit uns dann nichts mehr zu tun. Das taucht spätestens dann auf. Er kann den Abi ja schreiben, kein Thema, er hat es Wissen dazu. Aber spätestens, wenn es überprüft wird, bevor das Urteil gefällt wird, hängt da am Fliegenfänger. Und dann dreht sich der Spieß ganz gewaltig um. Weil dann ist er derjenige, der Schied gebaut hat, und er ist derjenige, der am Fliegenfänger hängt. Ja, also darüber sollte man sich wirklich einen Kopf machen, man sollte ehrenhaft arbeiten. Es macht keinen Sinn, andere Leute zu bescheißen, um selber gut dazustehen und nachher darauf noch ein Abi abzugeben. Aber da kannst du ja kein Abi David schreiben, weil wir berufen uns hier auf das Bibelgesetz und er schafft ja gegen das Bibelgesetz. Das ist das Problem. Ja, das geht nicht. Ich kann ja Dinge herausfordern. So. Und deswegen habe ich mir über dieses Thema da immer mit eingebaut, die Verhaltensweise. Weil was ich von der Behörde fordere, was sie gegen mir, über mir nicht einhalte, was für Fehler die immer hat, dann muss ich bei mir die größte Dinge anlegen, dass ich das einhalte. Ich kann von anderen etwas fordern, was ich selber bereit bin einzuhalten. So, das ist eben so, dass wie im Inner auch im Außen sein muss, oder wie im Außen auch so innen sein muss. Jetzt gibt es aber noch verschiedene Konstellationen, für die, wo ich auch Verständnis habe. Es gibt Probleme, die rund um die Familie gehen, durch Scheidung, Trennung und andere, wo quasi Zwist, Krach bis hin zu Hass und andere Dinge eben läuft. Wie gehe ich da damit um? Wie komme ich aus diesem Teufelskreislauf heraus, ohne dass ich die Werte, die ich vertrete, in der Boden einstampfen muss? Da gilt es allergleiche. Auch wenn ich quasi in einer Partnerschaft oder in einer Scheidung oder irgendwo drinnen bin, dann muss ich da einmal Stopp machen und drüber nachdenken, wie gehe ich mit der Situation um, anstatt Knatsch und Krach zu machen. So, und da gibt es eine ganz tolle Lösung, was für alle eben möglich ist. Aber das heißt zuerst einmal, mit sich selber die Unstimmigkeit zu klären, mit sich selber und nicht die Schuld bei jemand anderem suchen, weil von Schuld reden wir nicht mehr, sondern muss zuerst einmal die Unstimmigkeit mit sich selber klären. So, und die Irritationen müssen zuerst von diesen, die wohl das Problem haben, egal wo, in der Freundschaft, Bekanntschaft, Verwandtschaft, die müssen das lösen. So, und wenn wir quasi Bekenntnis zum Glauben kommen lassen haben, so dass wir quasi Ehre und Würde und alles haben, dann muss von uns in diesem Bezug das als erstes ausgehen, weil der Gegenüber, der kennt nur das BRW-System und quasi haut drauf. So, also ich muss Angebot machen, muss den runterholen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, quasi mit Hass und Frust umzugehen. Briefe schreiben. Jetzt sagt er bestimmt, Briefe schreiben. Mag ich nicht. Nicht solche Briefe. Wenn ich einen Frust habe gegen jemanden, weil sie irgendwo was lange, lange aufgestaut hat, dann nützt nicht ein weißes Blatt Papier was, wo ich draufschreibe und den dann wegschiebe. Nein. Man nehme ein Stück Zeitung, da wo schon was draufgeschrieben ist, und sucht sich die freie Stelle, begibt sich in die Ruhe hinein und fängt an, in die Zeitung zwischen die Zeilen zu schreiben. Und wenn einem nichts mehr einfällt, hört man auf. Da wird erstens mal was erreicht, weil ich dann kreuz und quer in die leere Stelle reinschreibe, dass mir schwerfällt, quasi den Anfang wieder zu finden, um irgendwas zu korrigieren. Darum geht es nicht. Was ich am Anfang geschrieben habe, kommt irgendwas von innen raus, brauche ich nicht korrigieren. Und wenn mir nichts mehr einfällt, dann höre ich auf und dann zerreißen, zerknüllt dieses Ding und nicht lesen. Nicht lesen, maximal vielleicht die letzten paar Worte, nicht lesen und dann ab, weg damit. Zerknülle, zerreiße und ab in den Mülleimer. Und ich garantiere euch, wenn ihr das macht, dann wird sich euer Frustgrad schon mal um die Hälfte runtersenken. Und ihr kommt wieder in die Mitte rein, um den Gegenüber ganz anders auftreten zu können. Nicht ums Abschicken. Seine eigene Seele reinigen, um wieder quasi die Besetzung, wo man in sich drin hat, da rauszukriegen. Beschriebenes Papier, Zeitungen, schreiben. Zerknüllen, weg, nicht lesen. Das ist eine Empfehlung und die funktioniert auch. Das kann ich euch ans Herz legen. Dann werdet ihr dann mit eurem Gegenüber oder vielleicht noch jetzt eine große Brust haben, wunderbar wieder kommunizieren können. Und das ist wirklich kein Witz, ich kann es nur ans Herz legen. Und dann löst sich alles. Und dann bin ich frei für meine Aufgabe. Weil wie es hat Petra gesagt, was hast du zu mir gesagt, was ist deine Aufgabe? Ich habe gestern ein Telefongespräch mit meiner Freundin gehabt und die macht Astrologie und macht überall. Dann hatte ich mal geguckt, was liegt eigentlich bei mir jetzt an. Und ich habe ja noch eine zweite Gerichtsverhandlung, die ist am 5. Dezember und da geht es eigentlich um das, so wie ich ihre Äußerung interpretiert habe, weshalb ich überhaupt inkarniert habe. Und, ja, es geht um die. Was ist deine Aufgabe da? Naja, gut, ich habe mir schon seit einiger Zeit gesagt, ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass eigentlich, warum bin ich überhaupt hier auf diesem Planeten? Was bin ich hier überhaupt? Ich war schon ziemlich nutzlos und sinnlos und vorgekommen in alle Dinge, die ich machen wollte. Alles hat nicht funktioniert. Und jetzt hat sie dann gestern so beiläufig gesagt, ja, es sieht so aus, als wenn es genau das ist, weshalb du hier inkarniert hast, was jetzt hier am 5. Dezember ansteht. Kann sich jetzt jeder bei dir selber denken, um was es da geht. Es geht um die Zerstörung der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um dieses System. Es geht um dieses System niederzubringen. Das ist ihre Aufgabe. Und die habe ich mir angestellt. Und deswegen sind wir zusammen. Und deswegen können wir weder in der Familie noch irgendwo, in der Freundschaft noch in der Bekanntschaft oder bei Arbeitskollegen oder irgendwo Nebenkriegsschauplatz brauchen. Weil dazu haben sie uns alle hingebracht, dass wir quasi mit jedem quasi sich zerstören müssen, bis wir quasi selber zerstört sind. Also hört mal damit auf und versucht quasi mal in sich zu kehren und mal solche Dinge zu machen. Und dann werden wir quasi nur noch mit freundlichem Gesicht uns begegnen. Ja. Hat da jemand eine Frage dazu? Schweige mal. Ja. Ja, gut. So, und dann ist ganz wichtig. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch manchmal Zwistigkeit hier drinnen. Also Diskussion, würde ich das fast nennen. Und ich erwarte von jedem. Ich erwarte von jedem. Dass wenn irgendeinem seine Art und Weise nicht gefällt, weil er eben so ist, wie er ist gerade, dass er das auch sagt. Also ich merke es selber nicht, wenn einer sagt, ich zeige ein arroganter Sack oder irgendwo manchmal überheblich, kann das durchaus sein, aber man muss es mir sagen. Ingo macht das und er bringt mich danach wieder runter. Das erwarte ich von ihm. Wenn solche Probleme sind, müssen die ausgesprochen werden im Gegenüber oder in der Gruppe. Aber das darf nie wieder aufgeholt werden. Was verhandelt wurde, ist verhandelt. Und es gibt kein Nachverhandeln. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Wenn man sich geeinigt hat über ein Problem und es holt einer wieder aus der Schublade raus, dann hat er das Leben nicht verstanden. Weil dann will er in seinen Problemen drinnen leben. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Ein kleines Beispiel, Namen werden keine genannt. Es ging um eine Zahlung, die quasi, oder um einen Auftrag, der beauftragt worden ist, ist dann auch so abgewickelt wurde und auch so wunschgemäß die Rechnung dorthin geschickt worden ist, damit der Ausgleich stattfindet, weil das Geld ausgeliehen war. Da kam nichts, kam kein Geld, da kam ein Schreiben und nicht so schön war. Dann habe ich nur noch zurückgeschrieben, ein Dankeschön. Da kam ein Anruf, man könnte ja noch mal drüber reden. Wir haben gesagt, nein, die Entscheidung ist gefallen, ich habe es akzeptiert, es gibt kein Nachverhandeln. Ende. Wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren, weg. Die Entscheidung ist von demjenigen gefallen und von mir. Ich habe es akzeptiert. Ende. Dass derjenige gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, hat man daran gesehen, aber ich verhandle nicht mehr nach, wenn ich Ja oder Nein sage. Ich hole es halt immer raus aus der Schublade, um das jemand vorzuwerfen. Es ist weg. Es ist eine erledigte Geschichte. Also Nachverhandlungen gibt es nicht, wenn einer eine Hand drauf gibt, auf irgendwas, dann ist es erledigt. Muss es erledigt sein. Im Inneren wie im Außen. In der Familie, wie gegenüber den Kindern und anderen Familienmitgliedern gegenüber allen. Das sind so diese Grundsätze, die wir leben sollten. Und dann geht es uns auch viel besser, dass wir quasi draußen mit dieser mörderischen Umwelt, die da draußen ist, auch umgehen können. Weil das macht uns stark. Weil mir hat es auch nichts ausgemacht, dass die Polizei mich am Montag angerufen hat und gesagt, wir haben Haftbefehl, 55 Tage ersatzweise Haft. Und dann habe ich da widersprochen und habe dann meine Geschichte erzählt und habe gesagt, ich werde sie irgendwann holen, aufgreifen, dann sind sie über Weihnachten im Knast. Habe ich da davor Angst? Weihnachten im Knast zu sein, das mag für ihn wichtig sein, aber doch nicht für mich. Ich habe mit Weihnachten was anderes in Gedanken wie er. Also er meint quasi mit dem Thema Weihnachten mir Angst zu machen, dass ich jetzt fremd komme und dem das Geld auf den Tisch lege. Weil ich ja auch so Angst habe. Ja, nee, gar nichts. Gar nichts. Ende aus, man muss nur quasi richtig argumentieren, die richtige Maßnahmen treffen, dann ist nämlich Schluss. Darf ich nochmal darauf eingehen, das letzte Mal haben wir darüber kurz gesprochen, den letzten, wie ich es gemacht habe. Das ist eine relativ schlaue Geschichte. Also, da sieht man, bin ich hier einigermaßen in der Mitte, kann ich auch einigermaßen auftreten, weil mich das nicht mehr belastet, was sie da wollen, weil das alles nur noch heiße Luft ist. Und da ist der hingekommen. Ich weiß, es ist ein schwerer Weg, manchmal sehr gut. Michael kann sehr gut. Seine Frau, der Kolze immer wieder zentral zurückfällt. Die hat quasi einen Gerichtsvollzieher, oder nee, was ist Zollbeamter? Zollbeamter hinweisen, wenn er einen Herrn Brecht sucht, soll er sich mit dem Briefkasten unterhalten. Dann passt er, kein Witz. Könnt ihr euch nachher mal in der Pause mit ihr unterhalten, wie sie das gemacht hat? Mit dem Briefkasten unterhalten. Der ist verzweifelt gewesen. Der ist ganz verzweifelt gewesen und ist gegangen. Und hat gesagt, was soll ich tun? So was wäre vor einem halben Jahr gewesen. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Habt ihr da noch Fragen dazu, zu der Verhaltensweise? Anregungen? Sind alle wunschlos glücklich? Ja, das ist so gut, auch ein gutes Verhalten. Zeit lassen, um Fragen zu formulieren. Ach so, Zeit, also formuliert mal. 1, 2, 3. Weil das geht ja darum, wenn wir in so eine Situation kommen, was sagen wir dann demjenigen? Also ablassen. Ja. Das heißt, das Wichtigste dürfte in erster Linie sein, dass die Ruhe bewahrt, dass man da nicht ganz klar hört und dann reagiert wie jetzt eine Frau. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wenn bei mir es noch so weit ist, und das wird ja demnächst vielleicht auch mal der Fall sein, wie ich dann reagiere. Ich weiß es jetzt noch nicht. Das ist ein Lernweg. Dass ich da meiste Erfahrung habe, ist auch ganz klar, weil ich eben viel mit denen zu tun habe. Aber ihr bringt es hin, weil ihr in dem Moment keine Angst habt. Und durch das Lernen und Kommunizieren, deswegen sind die Gruppenveranstaltungen notwendig, dass man voneinander lernt, weil bisher war es in der Vergangenheit, der eine hat im Internet das erzählt, der andere hat das erzählt. Es gab nie ganz klare Beweise dafür, für die Geschichten, die da drinnen erzählt worden sind. Aber hier sind lauter lebende Menschen, die quasi all das erlebt haben, was eben hier erzählt wird. Es ist das wahre Leben und nicht eine Fiktion. Und daran kann man sich quasi vieles mitnehmen und aus der Angst rauskommen. Die hat mit Video können wir nicht vermeiden. Aber da werden wir am Ende des Abends werden wir sehen, dass sie gar nicht mehr so lange herrschen wird. Gar nicht mehr so lange. Sondern ist das Thema, wenn niemand mehr was zu sagen hat, der Verhaltensweise abgeschlossen. Ach ja, noch einen Punkt habe ich vergessen. Gut gemeinte Ratschläge bei Verhalten von außerstehenden Dritten sind manchmal recht und gut, aber für ihre Meister sind die falsche Richtung, weil das Innerleben des anderen gar nicht gekannt wird und dann eben durch falsche Ratschläge falsche Wege gegangen werden. Also für falsche Ratschläge sollte man sich immer abgrenzen. Er kann seine Meinung oder man kann seine Meinung zur Sache sagen, aber man sollte nicht mit falschen Ratschlägen die Menschen noch mehr trennen und in eine falsche Richtung bringen. Das ist der falsche Ansatz. So, da habe ich noch ein Ding aufgeschrieben, irgendwie komme ich auch mal wieder in die Kindheit zurück. Ja, das habe ich geschrieben, Selbsttäuschung bringt niemals Stärke hervor. Zitat aus einem Lied, kennt wahrscheinlich auch jeder, die meisten werden das kennen. Also das ist ein Liedtext und ein Teil des wird da gesungen, dabei liebe ich euch beide. Es hat ein kleines Mädchen gesungen in der Hitparade, die hieß Andrea, ne, oder so ähnlich. Da geht es um ein Scheidungskind, das ist ein Scheidungslied. Und das ist genau das, worum es geht in Wissigkeit und Streitigkeit. Es ist immer jemand da, der beide liebt und ein Problem hat, quasi sich auf eine Seite zu stellen. So, und deswegen müssen die beiden das lösen. So, und jetzt kommen wir quasi Handzeichen, zum Thema Handzeichen. Jetzt kommen ein paar Fragen, die jetzt quasi bekannt werden müssen oder bekenntniswürdig werden. Wer hat noch kein Bekenntnis zum Global Common Law abgegeben? Du hast. Ja, du hast. Und Peter. Ingo, ihr kriegt jetzt dann gleich die Gelegenheit, das Bekenntnis abzugeben. Es wird euer Leben nicht irgendwo eine Waschmaschine bringen oder eine Rechnung, sondern es wird euch Schutz bringen. Wer hat bereits Kenntnis von denen, die wo wir sie jetzt gestreckt haben, von Björn Kommler und seiner Arbeit erfahren, durch Internetvideos oder durch irgendeine Schulung? Die, wo jetzt gerade gestreckt sind, die, wo das... Okay. So. Wer hat schon eine Infoveranstaltung besucht von denen, die wo ich noch nicht habe? Okay. Dann gehe ich davon aus, dass auch noch keine Lebenderklärung gemacht. Wer hat keine Lebenderklärung hier im Raum? Okay, die wird jetzt auch gemacht. Wer hat die Datei für die Mappe schon von denen? Gar keinen? Dann müsst ihr euch an den Ingo wenden. Der gibt euch die Datei, damit ihr die Mappe machen könnt. Die ist ganz wichtig. Und dann geht es noch um eine Willenserklärung, die werde ich nachher vorlesen, wenn ihr das fertig habt, damit ihr es auch versteht. Und danach dürft ihr noch Fragen und Anregungen machen. Und der Ingo wird jetzt die zum Bekenntnis bringen, die noch nicht das Bekenntnis haben, weil sonst ist der zweite Schritt, den wir heute machen, unmöglich. Okay. Es ist aber sinnvoller, beides zu haben, und, weil man ja dann nicht die Unterlagen kriegt. Natürlich können die Klage, aber es geht auch um die Unterlagen. So, der Ingo wird jetzt mit dem Bekenntnis rumgehen. Welches Es geht um die Unterschriften für die Unterschriftenliste, und dann kriegt er noch das Bekenntnis dazu. Live in nasser Tinte heute unterschrieben und dann seine Flamme, und dann werde ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Die ganz neu sind und da noch nie eine Schulung gekriegt haben, sollte sich so schnell wie möglich beim Ingo mit der Adresse melden, dass sie so schnell wie möglich zu einer offiziellen Schulung kommen, um in die Tiefe zu kriechen, um dann auch weiterschulen zu können. Während wir da auf die Unterschriften warten, können diejenigen, die wollen eine Pause machen wollen oder Zigarette rauchen wollen, so, wer ist? Pause machen. Hier brauchen wir jetzt bloß einen Autograf. Martin, erklär mal die Geschichte mit dem Autograf. Sonst muss ich es 394 machen. Also, wir unterschreiben nicht, unterschreiben nur tote Sache und Persona. Also, so wie man es gelernt hat, unterschreibe. Der lebende Mensch tut nur autografieren. Das heißt, wie in der ersten Klasse, Druckbuchstabe unterschreiben. Doppelpunkt, Vorname, Doppelpunkt. Familienname. Ja. Mit Doppelname geht es so, Doppelpunkt, Vorname, Minus, zweiter Name, Doppelpunkt, Familienname. Und der Fingerabdruck. Das ist die Grundlage einer jeder Dokumentation, jedes Schreiber. Unterschriften werden immer geleistet. Wir sind lebende Männer und Weiber und leisten keine Unterschrift. Wir autografieren mit nasser blauer Tinte. Wie ist es bei Unterschrift der Autografierung gegenüber der Schriftstellung? Auch nur so. Da kommen wir auch noch drauf, wie quasi da geleistet werden muss, wenn man gegenüber der Behörde was macht. Weil da geht es um ganz andere Grundlage vorher, wie ich vorher reagieren muss, dass ich nicht wieder um die Personifikation da damit nachher rein. So, du machst das so lange, ja. Ich stempel das so lange. Ich hab doch noch einen. Wer hat noch einen Füller da? Daumen. Ist egal, Daumen und Zeigefinger. Du kannst ja eine große Zeh nehmen. Das ist ganz schnell. Ja. Weil ich muss das Papier nachher wieder teilen. Ach so, okay. Das haben wir nicht. Mit dem Daumen. Beim Bilder haben wir unterschrieben. Mein Gott. Ja, Mann. Ja, aber wir sind drin hier. Hast du Fingerabdruck abgegeben oder nicht? Du hast doch das Ding drin, den blauen Stempel. Was ja? Jetzt hast du mir mitgebracht. Ich bin doch eher gegangen. Ja, dann unterschreibt. Ich bin doch eher gegangen. Ja, Ingo, er muss ja. Das ist das, wenn man zu früh geht, na Alter? Da wird doch nicht immer andere Leute. Hört schon mal Dutze. Stimmt auch. Ja. Ich darf schon schön morgen. Ah ja, der ist ja früher gegangen, weißt du? Von wo seid ihr? Ja, von Würzburg. Würzburg, oh je, das ist weit weg von Ulm. Habt ihr Stammtisch da oben? Das ist da ein Macher. Richtig. Das, das ist Bekenntnis, und das sage ich gleich da, was dann alle gemacht haben, wo ich das Bekenntnis nehme. Martin, ich will auch eins mit der Unterschrift. Ja, Würzburg ist weit. Da kann ich nicht nur Ulm kommen an der Stammtisch. Das geht nicht. Ja, in so Ausnahmefällen, ne? Ja. Macht man das. Ja. Aber sie ist ja 300, fast 400 Kilometer vor. Bis hierher. Wir zwei. Nee, sie ist allein. Ich habe sie nämlich immer oben in Nordhausen gesehen. Ach du Scheiße. Sagt er, du bist aber weit geworden. Sagt er, ja, fast 400 Kilometer. Hey, müsst halt gucken, dass er größer wird da oben, ne? Ja, Nordhausen ist von hier halt auch wieder weit weg. Die sind auch schon größer. Das sind 280 Kilometer. Von dir? Ja, Würzburg, wie viel haben wir da bis Ulm? War fast 250, ne? Ja, ich habe jetzt gehabt 190 Kilometer. Bis hierher, also Ulm ist kürzer, glaube ich, ne? Ja, also ich habe bis Regensburg gehabt 250. Schwäbisch Hall ist günstiger, wir sind 150. Ich habe schon 890 reingeschrieben. Ja, hast du meinen Namen abgeschrieben? Ja, das habe ich auch schon. Bei mir stand bloß Steffen Ulm. Robert? Drüber habe ich schon reingeschrieben. Wo? Schon drin. Hier. Ach so, ja, okay. Hier, bitteschön. Hallo. Meine Schwester und meine Töchter. Okay. Cool. Ingo, ich wollte Bekenntnis vor Martin, jetzt kriege ich keins. Ist doch scheiße, oder? Ja, Pech gehabt. Ja. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Ja, heiliger Gott. Dann hätten wir es besser gewählt. Brauchst du ein Stück? Gibt es Dateien heute? Hä? Gibt es Dateien? Ich glaube eher nicht. Ich verschicke die lieber. Das ist zu nervig. Verschickst ich du lieber. Gell? Ich verschicke sie lieber. Die Leute sollen mir nachher anschreiben, wenn sie was brauchen, weil ich gehe mal davon aus, der eine oder andere braucht einen kompletten Satz, und wenn ich jetzt anfange, hier zu kopieren, dann bitte. Nee, ich brauche eigentlich nur was, aber das dauert noch eine Woche fürs Finanzamt und so. Ja, ja. Du, was? Habe ich schon kopiert. Hast du schon kopiert? Ja, ja. Was ist denn mit deiner Affidavits, die wir ausgelaufen sind? Das werdet ihr gleich erfahren, das kommt alles heute. Ah, schön. Ja. Guck, ich hab das doch nicht, aber da kann man es doch mal formatieren. Der Karl hat es doch. Ah, Tee, wie man Liga stellt. Und schwarzen Tee. Ach so, ja. Schwarzen Tee? Ja. Wem fehlt jetzt noch ein Bekenntnis? Zum Thema Bekenntnis und der Unterzeichnung des Bekenntnisses. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eines der wichtigsten Schreiber, wenn man mit einer Behörde irgendwo in Konflikt lebt. Stettner darf schon. Da kann man das vorlesen. Original, bitte einscannen und als Kopie in die Mappe dann später beilegen. So, da ist ja unter der letzte Satz, die Versicherung beeilte keine nationalsozialistische Gesetze, dann ist ein Freiraum. Und in diesem Freiraum dann der Autografiere. Doppelpunkt, Vorname, Doppelpunkt, Familienname, Doppelpunkt, Fingerabdruck, Daumenabdruck. Und dann ist es fertig. Das kann eine Kugelschreiber blau sein? Ja, ja, ja. Darf ein Kugelschreiber sein. Aber Druckbuchstaben, ne? Alles in Druckbuchstaben. Ja. Das ist da. Also dieses Bekenntnis ist wichtig für euch, das kommt in die Mappe, beziehungsweise gerade von der Kopie gezogen, für Abidabit, für Anschreiben an Behörde oder für Aushändigung an irgendwelche Behördenmitarbeiter, weil ihr besteht auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die nicht einhalten wollen und euch ja quasi mal zahlen wollen, wie man irgendwie versucht, zu Nazis zu machen. Und damit habt ihr euch ja gleichzeitig internationalisiert. Und das kann man denen vorgeben. So, und damit ist Nazi eine Beleidigung für einen. Ein Polizist wird das nie unterschreiben, eine Behörde bedauern. Niemals. Er bekennt sich nämlich nicht dazu.